Wen hat er ermordet? Seine Freundin. Wie hieß er? Muss ich einen Moment überlegen. Ja. Sie hat in Botsford gearbeitet. Ja. War sie da bei der Meuterei letzten Sommer? Sie war die Geisel mit dem Messer an der Kehle. Und als es vorbei war, ist sie gleich wieder rein. Ließ nicht mit sich reden, was? Was sollte ich schon sagen? Ja. Besonders, weil sie stolz auf sie waren, was? Und so. In gewisser Weise schon. Klar. Komm, mein Vögelchen. Ja, komm. Komm, mein Vögelchen. Was soll's? Sie hätte Ihnen immer die gleichen Antworten gegeben. Wenn meine Arbeit von mir verlangt, da drin zu sein... Die Leute wissen es eben und belästigen mich nicht. Sie versuchen, sich an den Namen zu erinnern, ja? Namen? Ja, wird mir schon noch einfallen. Sie sind im Gartenbau tätig. Seit ein paar Jahren nicht mehr, die Beine. Ach, Sie haben die Arbeit selbst gemacht? Ja, sicher, haben eine Menge gegraben. Aber Hacke und Schaufel gehen einem in die Beine. Im Ruhestand jetzt? Nein. Ich bin bei der Firma Ruggeri. Ruggeri? Ruggeri Bau? Straßenbau, Brückentiefbau. New England. Aber hier doch auch, oder? Das ist Patsy, sein Bruder. Ah ja, hatte Ärger eine Zeit lang. Hm. Nicht leicht aus Ihnen schlau zu werden, Albert. Was machen Sie für Ruggeri? Na, ad factotum. Ich leite die Zentrale in Poughkeepsie. Aber für Charlie, nicht für Patsy. Patsy war eine Zeit lang weg, was? Das sind aber völlig getrennte Unternehmen. Charlie hatte nie irgendwelchen Ärger. Ich meine, keinerlei Querverbindungen zu dieser Sache. Nee, das nee. Was würden Sie sagen, wenn wir uns jetzt auf den Namen dieses Mannes konzentrieren, den sie mit nach Hause gebracht hat? Vielleicht kann Ihre Frau sich erinnern. Nein, bitte nicht. Ich werde sie selbst anrufen, wenn er mir nicht einfällt. Aber er fällt mir schon noch. Rufen Sie sie ruhig selbst an? Nein. Später, falls ich... Mal sehen. Albert, versuchen wir also zu rekonstruieren. Wo leben Sie? In der Stadt oder auf dem Land? Auf dem Land. Ich hatte die Baumschule gleich am Haus. Was für ein Typ? Jude, Ire, Italiener? Spanisch. Ach, José, Pablo, Federico, Luis? Nein. Klein, groß? Mittel. Sie kam mit dem Auto? Ja, sie hatten eins gemietet. Und wie war das also? Die beiden fuhren den Weg zum Haus rauf und Sie kamen zur Begrüßung raus? Ich war draußen. Auf dem Traktor beim Schneepflügen. Aha. Und dann Kuss gegeben, Hand geschüttelt? Nein. Sie hat mir einen Kuss gegeben. Und gesagt, Daddy, das ist... Nannte sie Sie Daddy oder Paps? Nein, Daddy. Daddy, das ist mein Freund. Wie hieß er? Ach. Sie wissen Bescheid über Verdrängung, oder? Sie waren auf dem College. Nein, nur Highschool. Ah, ich hätte gewettet, Sie wären auf dem College gewesen. Nein, ich habe gleich gearbeitet. Wissen Sie, im Allgemeinen verdrängen wir Sachen, für die wir uns schämen. Ich weiß. Sachen, für die wir uns schuldig fühlen, wenn Sie wissen, was ich meine. Er wird mir wieder einfallen. Ich bin noch ein bisschen. Das Biest versteckt sich tiefer und tiefer im Heuhaufen, während wir hier rumsitzen. Ich will Ihnen ja helfen, es ist so schwer. Verstehe. Sind die beiden über Nacht geblieben? Ja. Und? Entspannen Sie sich, Albert. Lassen Sie es raus. Na? Haben Sie im selben Zimmer geschlafen? Ja. Das hätten Sie mir doch sagen können. Habe ich doch. Aber ich muss Ihnen die Firma aus der Nase ziehen.